Herzlich willkommen zu Radio Rattenschwanz. Schön, dass Sie wieder alle eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie zu meiner linken Pepe Schauer. Und zu meiner rechten Anton Hartwiesen. Anton, wo sind wir heute? Wir sind im malerischen Papierowo zwischen Swinemünde und Kolberg an der polnischen Ostseeküste und schreiben Tag 3 der bekacktesten Klassenfahrt aller Zeiten. Diesen Titel hat sie zurecht verdient. Man könnte sagen, wir sind nur von Idioten umgeben. Richtig, Pepe. Und hier kommen die Top 10 der dämlichsten Mitschüler dieser Woche. Melanie Biermann. Letzte Woche noch auf Platz 3 mit ihrer Pferdeäpfelattacke auf meine Schultasche. Heute leider nur noch Rang 10 für ihren Mädchentritt gegen dein Schienbein. Was heißt ihr Mädchentritt? Tut immer noch weh, die blöde Zicke. Kommen wir zu Platz 9. Der Neueinsteiger am Mittwoch. Richtig, Anton. Den hatten wir lange nicht mehr in den Charts. Lars, die Potsau-Kriemann, für seinen Stuhlwegzieher am Frühstückstisch. Weder einfallsreich... Noch schmerzhaft. Du bist doch weich gefallen, oder? Haha. Jedenfalls bei weitem nicht so gemein wie unsere Nummer 8. Marcel Schlund und seine Quallen in deinem Bett. Ich habe 2 Tage nach Fisch gestunken. Und es sah aus, als hätte ich mir ins Bett gemacht. Dafür hat er sich echt einen Kreativitätspunkt verdient. Auf wessen Seite bist du eigentlich? Kommen wir zu Platz Nummer 7. Hey Pepe, wir spielen gegen die Polacken aus dem Dorf. Wir brauchen dich im Sturm. Wann? Jetzt? Sorry Lars, aber wir sind gerade mitten in einer Live-Sendung. Halt's Maul, Hartwichsen. Es heißt Hartwichsen. Das CH wird weich ausgesprochen. Oh, Pepe, kommst du? Wir machen nachher weiter, okay? Echt? Okay. Liebe Zuhörer, Radio Rattenschwanz meldet sich morgen wieder in Originalbesetzung. Bis dahin, alles Gute, Ihr Anton Hartwigsen. Und hier echt und... Alles wird sich ändern, wenn wir wussten. Anton und Pepe, eine Hörspielserie von Paul Zacher und Axel Ranisch. Folge 1, Wunder geschehen. Alles wird sich ändern, wenn wir wussten. Anton, sag mal, du bist dir hundertprozentig sicher, dass du mit mir zusammenziehen willst? Du bist ja lustig, das fragst du mich heute? Ich meine ja nur, es ist eine große Wohnung, große Verantwortung, großes Saubermachen. Du weißt, ich bin nicht der Ordentlichste. Das bringe ich dir schon noch bei, mein Schatz. So, und jetzt hilf mir mal, den Schrank abzubauen. Ja. Weißt du, ich fand's halt auch nicht schlecht, wie es bisher gelaufen ist. Hä? Wie? Was meinst du denn? Naja... Dieses Kommen und Gehen. Ja, ich will nicht, dass du kommst und gehst. Pepe, ich hab, weiß ich nicht, wie viele Jahre. Ich will dich voll und ganz. Du mich etwa nicht? Doch. Doch, doch. Hältst du ihn fest? Also, ja. Aber sie wird mir schon noch fehlen. Deine kleine Wohnung. Sie ist so du. Ja, dafür wird die nächste eine große gemeinsame sein. Mit viel Platz für ganz viel Wir. Ja. Wir. Wir. Ich weiß nicht. Aber ich weiß. Ja, du weißt. Du weißt immer alles. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sehr geehrte Zuhörer von Radio Rattenschwanz, hören Sie das auch? Diese leichte Torschlusspanik in der Stimme unseres heutigen Gastes. Herr Schauer, was genau beunruhigt Sie? Hör auf. Nein, jetzt mal im Ernst. Die Bude hier ist längst vermietet. Ja. Und unsere neue kann ich mir allein nicht leisten. Ja. Schwanz einziehen wäre gestern gewesen. Ist es in Ordnung? Klingt aber nicht so. Ich will halt sicher gehen, dass du dir sicher bist. Das bin ich. 100%. Na, gib noch ein paar Prozentchen drauf. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Ehrlich? Ja, ehrlich. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur großen Geburtstagssendung von Radio Rattenschwanz. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute am Mikrofon Ihr Anton Hartwigsen. Viele Glückwünsche haben uns erreicht. Von Mammel die Astrid, Bruder Erik und Schwesterchen Fritzi. Wie auch von Oma Evelyn und Tante Elke. Alle gratulieren dem Geburtstagskind Pepe Schauer von ganzem Herzen. Dem schließen wir uns von Radio Rattenschwanz natürlich mit einem aktuellen Lieblingshit an. Jump von Chris Cross. Eure Augen können sich sehen. Vom Chef das Gehör. Eine Torte mit 12 Kerzen. In meine Hand, ich schwör. Für reinste Kilo Zuckerguss. Smarties vor mein Herz. Der Schauer hat Geburtstag. Das ist alles andere als ein Scherz. Klopf, klopf. Machen Sie auf, Herr Schauer. Klopf, klopf. Herr Schauer, öffnen Sie die Tür. Radio Rattenschwanz ist hier. Sie sind auf Sendung. Hey, hat irgendjemand komm rein gesagt? Anton, was machst du denn hier? Zum Geburtstag gratulieren? Aber Anne gratuliert mir gerade. Verpiss dich, Wixi. Siehst du nicht, dass wir krass knutschen? Entschuldigung. Anton, bleib stehen. Hey, was ist denn los? Nichts. Alles gut. Hier dein Kuchen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Sehen wir uns gleich im Sender? Vielleicht mal Pause heute. Musst ja am Geburtstag nicht unbedingt arbeiten. Kommst du auch mal wieder, Pepe? Ich geh da mal wieder. Mhm. Bis später. Bis später. Tralitrala und rumtata. Hier Radio Neurosia. Raus aus den Federn, ihr Starfriseure und Klabauterfrauen. Schlafen könnt ihr, wenn ihr tot seid. Was war das für eine Nacht? Ein Hurricane aus Israel ist über Europa hinweggefegt. Und dieser Hurricane heißt Netta. Hier ist sie mit ihrem ESC-Siegersong 2018, Toy, für euch von mir. Am Mikro verabschiedet sich für diesen Morgen euer Toni Hartwigsen. Toy, stupid boy, stupid boy. Kannst du dieses blöde Gekreische nicht mal ausmachen? Das ist ja schon gut. Und übrigens, es heißt Hartwigsen. Das CH wird weich ausgesprochen. Warum sagst du das dann immer so im Radio? Ja, das ist Absicht, Mama. Die Leute sollen sich doch an mich erinnern. Das ist doch Mist. Dass sie sich an mich erinnern? Nein! Dass jeder an Wichsen denkt, wenn er deine Stimme hört. Kann ich dir irgendwie zur Hand gehen? Ach, kommt der Herr Moderator auch immer auf die Idee zu helfen? Ich bin nur Volontär, Mama. Bernd ist der Moderator und manchmal darf ich ihn vertreten. Na, im Radio klingt das aber ganz anders. Da machst du einen auf dicke Hose. Oh Mama, was ist denn bitte dein Problem? Ich weiß halt nicht, ob du da wirklich gründlich drüber nachgedacht hast. Worüber? Ja, dass du mit Pepe zusammenziehen willst. Oh, was ist denn los mit euch? Natürlich habe ich mir das gründlich überlegt. Seit Monaten denke ich an nichts anderes. Sag mal, zahlt der eigentlich in die Rentenkasse ein? Hä? Na also, ich meine, er rührt beruflich Getränke zusammen. Ja, was man so macht als Barkeeper, Mama. Naja. Sag mal, warum geht's bei dir immer nur ums Geld? Das ist doch kein Kriterium für Liebe. Junge, das ist nur, weil ich hab keins. Ich kann dich nicht unterstützen. Oh Mama, ich brauch doch kein Geld von dir. Ja, und warum brauch ich dann immer noch Geld von meiner Mutti? Du hast ja gar keine Ahnung, wie entwürdigend das ist, wenn man mit 67 noch monatliche Unterstützung von Mutti bekommt. Ich habe 40 Jahre lang Menschen gepflegt und dann reicht's nicht mal, um die eigene Wohnung zu bezahlen. Und Mutti ist so dement. Ich will nicht mit ihr zusammenziehen. Aber das verlangt doch keiner. Na doch, wie soll es denn sonst gehen? Wer hätte denn gedacht, dass sie auch noch ihren dritten Mann überlebt? Warum konnte denn Kurt nicht noch ein bisschen länger leben? So 2-3 Jährchen hätten noch gereicht. Niemals. Oma wird 120. Nein. Und kommt Pepe mit zur Beerdigung? Na klar. Der hat Kurt doch auch gemocht. Wir unterschreiben den Mietvertrag und dann kommen wir zum Friedhof. Und du willst dir das wirklich nicht nochmal überlegen? Nein, Mama. Es ist verrückt, aber es hat alles mit dem Buch zu tun. Ja. Ich weiß. Tralli, tralla und rumtata. Hier Radio Neurosia. Guten Morgen, ihr fleißigen Hausmänner und mutigen Feuerwehrfrauen. Lasst euch aus den Federn küssen, denn ein portugiesischer Stern der Liebe ist heute Nacht über Europa aufgegangen. Hier kommt Salvador Supral mit seinem ESC-Gewinnersong 2017, Amar Pelos Dois. Am Mikrofon euer Ischgola Androgyn. Anton Klinner, nur hör auf zu quengeln. Ich werde nie einen abkriegen. Wenn du dir immer in olle Heten verliebst, dann musst du dir doch nicht wundern. Bernd, ich bin einfach zu fett für diese Welt. Ein richtiger Schwabbel. Nee, du bist nicht zu fett. Du bist ein Bärchen. tausend von Berlinern stehen auf Bärchen. Nur hör, was eine alte Tunte dir sagt. Auf die stehe ich aber nicht. Nur werd aber nicht quengelig hier. Entschuldigung. Oh, guck mal. Ich hab da was mitgebracht. Ein leeres Buch? Was soll ich denn mit einem leeren Buch? Das sollst du voll machen. Und zwar mit dem Mann, der dich liebt. Den gibt's nicht. Doch, doch, doch, doch. Du musst ihn dir nur so genau wie möglich vorstellen. Du schreibst ihm Gedichte, komponierst ihm Lieder, malst Bilder. Und wenn du auf der letzten Seite bist, klingelt er an der Tür und dann steht der da. Das ist doch Quatsch. Bitte, dann ist das eben Quatsch. Aber wenn du nicht probierst, wirst du auch nie wissen, ob es klappt. Na komm, lass dir schmecken. Danke, Mama. Sag mal, was macht eigentlich dein Buch? Ist voll. Ach, echt? So schnell? Und liest du mir was daraus vor? Oh Mama, es ist privat. Anton, ich bin deine Mutter. Ich kenne jeden Quadratzentimeter von dir. Och, bitte, bitte. Na gut. Aber nur eine Seite, ja? Ja. Schau, was ich bin. Kein Gott, kein Übermensch, kein Held. Schau, was ich bin. Kein Superstar, ein Millionär ich niemals war. Aber dennoch, dennoch bin ich was. Ich bin wichtig für dich. Oh Gott, wie süß. Ein bisschen einfach, aber sehr süß. Und sag mal, die kleine Zeichnung da unten, das soll er dann sein, so soll er wohl aussehen, meine Güte. Also, ich sag dir eins, dass du schwul wirst, das wusste ich schon, als du 12 warst. Echt? Ja, du hast dich damals so komisch bewegt. Also, ich habe ja gedacht, entweder ist er extrem tollpatschig oder er wird schwul. Und warum haben wir da nie drüber geredet? Ja, das frage ich dich ja. Ich dachte, irgendwann wird das mir schon erzählen, aber konnte ja nicht ahnen, dass du wartest, bis du 30 bist. 12. Hattest du damals nicht diesen kleinen, putzigen Freund mit dieser verlotterten Mutter mit so vielen Hunden und so einen hohen Männerverschleiß? Pepe? Ja, so hieß er. Ach Mensch, verdammt, jetzt fängt das bei mir auch schon. Was denn? Na, das mit der Demenz. Letzte Woche, da habe ich doch... Nee, das war vorletzte Woche, ist auch egal. Jedenfalls, ich habe den getroffen und dann ist mir doch dieser Name nicht eingefallen. Naja, der hat mir seine Telefonnummer dagelassen. Du hast Pepe getroffen? Naja, der hat an der Haustür geklingelt. Aber Mama, das ist doch ein Zeichen. Das ist genau wie Bernd es gesagt. Gib mir seine Nummer, bitte. Schnell. Ja. Ich hab die... Ja, ich weiß es. Ich hab die... ich wollte es nicht vergessen, wie ihr liegt. Bitte. Guten Abend, lieber Kollege Schauer. Zur großen Freude habe ich von meiner Frau Mama Ihre Nummer überreicht bekommen. Es grüßt Sie herzlich mit radialrattoschwanzigen Grüßen, Ihr Anton Hartwigsen. Höchst erfreut, lieber Kollege, nach solch langen, entbehrungsreichen Jahren Ihre digitale Stimme zu vernehmen. Hochachtungsvoll, Ihr Pepe Schauer. Ahnen Sie eigentlich, dass mich Ihre Telefonnummer geradezu prophetisch erreichte? An demselben Tage nämlich, da ich auf ein Zeichen des Schicksals wartete. Auch mir war es vergönnt, in unserem gegenseitigen Wiederfinden der Magie des Universums beim Spielen zuzusehen. Trieb mich doch nach all den Jahren eine mir unerklärliche Sehnsucht an die Stätten unserer Kindheit. Und dank der Einstein-Rosenbrücke führt diese uns nun ins Heut und Jetzt zurück. Sie sind ja ein Poet, Herr Schauer. Werden wir uns denn im Heut und Jetzt überhaupt wiedererkennen? Ich habe Sie gänzlich in Erinnerung, mein Lieber. Bin etwas hochgeschossen, aber der Kleinste war ich auch damals schon nicht. Habe das kugelige Äußere behalten und trage jetzt Bart. Was ist denn nun? Ich hab auch nicht ewig Zeit. Ich versuch's nochmal. Hier, Pepe Schauer. Unendliche weit Milliarden Galaxien in riesigen Clustern. Wir schreiben Sternzeit 2018. Und noch immer haben wir mit niemandem Kontakt aufgenommen. Sei der oder die Erste und sprich nach dem Knall. Pepe, wo bleibst du denn? Ich sitze hier seit einer Viertelstunde bei Herrn Braunhardt. Wir müssen den Vertrag unterschreiben. Ohne dich bin ich obdachlos. Warum machst du denn dein Telefon aus? Entschuldigung, er müsste jeden Moment kommen. Das haben Sie schon vor 10 Minuten gesagt. Also irgendwann ist so ein Moment auch mal vorbei. Er ist eigentlich sehr zuverlässig. Aha. Kann ich nicht schon irgendwas unterschreiben? Nee, können Sie nicht. Wieso? Weil Ihr zuverlässiger Kollege Schauer einen Schufa-Eintrag hat, mit dem er nicht mal bei Sanifair kacken durfte. Hä? Verstehe ich nicht. Nee, dann versuche ich Ihnen das mal schon beizubringen. Mietschulden, Stromschulden, Gas, Wasser, Scheiße. Der Junge sitzt bis zum Hals im Dreck. Was? Das darf ich Ihnen natürlich alles nicht sagen, habe ich auch nicht. Aber ich gebe Ihnen mal einen wohlgemeinten Rat. Suchen Sie sich einen anderen Mitbewohner für Ihre WG. Der Kollege Schauer ist das Vertrauen nicht wert. Wir sollten uns treffen, lieber Kollege. Halte es ohne ein Wiedersehen kaum noch länger aus. Was macht denn die Liebe, Herr Schauer? Die Liebe? Was diese anbelangt, so existieren einige Momente in meinem Leben, die ich rückwirkend noch einmal mit anderem Bewusstsein erleben möchte. Vom Bewusstsein, lieber Herr Schauer, hatte ich immer mehr als von der Liebe selbst. Sagen Sie, haben Sie nicht damals mit der Anne geknutscht? Und mit der Pia, der Franka und der Janine und der Cynthia? Gegenfrage. Haben Sie nicht auch anderen Götzen gehuldigt als unbefleckt und weiß noch, Ihre Blüten erstrahlten? Glauben Sie mir, in den wenigen Zeilen, die wir uns heute schreiben, verbirgt sich mehr Liebe, als ich all diesen Geschöpfen jemals zu geben vermochte. Wann und wo darf ich Sie wiedersehen? Hallo, Herr Hartwigsen. Aber akustisch ist das angekommen, oder? Doch, ja. Na, jetzt knicken Sie mir mal nicht ein, ich bin ja auch kein Untier. Also, ich halte Ihnen die Wohnung jetzt noch 24 Stunden frei. Sie werden doch in Ihrem Freundeskreis noch jemanden finden, der nicht von der Gerichtsvollzieherei verfolgt wird, oder? Doch, bestimmt. Danke. Na dann, viel Glück beim Suchen. Dann sage ich mal, bis morgen, ne? Bis morgen. Pepe? Hast du die ganze Zeit hier unten gesessen? Herr Braun hat behauptet, dass du Mietschulden hast. Ja, ich hab's dir gesagt. Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass ich nicht beziehungsfähig bin, okay? Man kann mit mir nicht zusammenleben, aber du hörst nicht auf mich. Du hörst ja nie zu, wenn ich dir was sage. Es geht ja immer nur um dich. Aber warum hast du mir denn nicht gesagt, dass du... Was, hä? Dass ich mein Leben nicht so sensationell in den Griff bekomme wie du? Du, der immer alles richtig macht, der nie zweifelt und immer alles ganz genau weiß. Mann, das kotzt mich an. Es kotzt mich sowas von an, okay? Ja, aber was heißt denn das jetzt konkret? Ich weiß es nicht, Mann! Vielleicht, ja, vielleicht ist es besser, wenn wir uns erstmal eine Weile nicht sehen. Wenn, keine Ahnung, Mann, ich brauche eine Pause von dir, okay? Seit einem Jahr überschüttest du mich mit deiner Anwesenheit. Ich muss atmen, Anton, atmen! Klar, alleine kommst du besser klar. Hat Herr Braun, hat ja gerade bestimmt... Mann, jetzt halt doch die Klappe und verpiss dich! Zur Beerdigung gehe ich allein? Ja. Okay. Wunderbar. Sehr verehrte Zuhörer, heute melden wir uns live aus dem Jugendzimmer meines geschätzten Kollegen Pepe Schauer. Mach das Mikro aus. Mit einer Folge Radio Rattenschwanz Witze Spezial. Oh nein. Pepe, wie machen Ostfriesen ihre Milch warm? Sie zünden ihre Kühe an. Kommt ein Ostfriese ins Musikgeschäft. Ich hätte gern die rote Trompete und das weiße Akkordeon. Darauf der Verkäufer. Den Feuerlöscher können Sie gerne mitnehmen, aber der Heizkörper bleibt hier. Also ich fand den gut. Pepe, warum streuen Ostfriesen Pfeffer auf ihren Fernseher? damit das Bild schärfer wird. Hey, er spricht. Der Kandidat hat 100 Punkte. Kannst du bitte einfach gehen? Du gehst mir tierisch auf die Nerven. Nur wenn du mir sagst, was du hast. Fieber hast du nicht. Durchfall hast du nicht. Keine Lust auf deine Witze hab ich. Das macht keinen Spaß, wenn du so bist. Lass mich einfach in Ruhe. Tja, liebe Zuhörer, zu jeder Stimmung die passende Musik. Das ist Radio Rattenschwanz. Hier kommt ganz neu in den Charts Aqua mit Barbie Girl. Nein. Barbie, let's go party. Schöne Beerdigung. Ja. Der Pfarrer hat auch ganz gute Worte gefunden. Findest du nicht? Doch. Muss man schon sagen. Wer ist noch mal gestorben? Mutti. Dein Mann. Der Schorsch. Nein, der Kurt. Der Schorsch ist doch schon lange tot. Ach, der Kurt? Schade. Ja, allerdings, das ist sehr schade. Und Pepe? Hat mal wieder keine Zeit? Nein, hat er nicht. Aber mit dem Mietvertrag hat alles geklappt. Wir ziehen jetzt doch nicht zusammen. Ach, das finde ich gut. Weißt du, ich find's schön, wenn ihr euch gerne habt, aber man muss sich doch nicht gleich blindlings in Abhängigkeiten stürzen, wo man die später sowieso wieder braucht. Ich bin so ein Idiot. Och, Gottchen, wie er weint. So gut hat er den Kurt doch auch nicht gekannt. Das ist eben seine empathische Art. Wo er die wohl her hat, von dir jedenfalls nicht. Er weint wegen Pepe. Kenn ich nicht. Na, sein Freund. Der große, schlanke. Der mit dem knackigen Hintern. Mutti! Na, wenn's doch so ist. Mama, wo bist du denn? Sie haben eine neue Nachricht. Ich bin's. Ich wollte nur sagen, wenn du Abstand brauchst, kannst du haben. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Scheiße. Mama. Oh, mein Professor, was machst du denn hier? Wo warst denn du? Hatten wir ein Date? Nee, aber... Vielleicht willst du ja eins. Ich hab eigentlich schon eins. Oh je, was das denn für ein erbärmlicher Hundeblick. Schlaffe Flanken, hängender Schwanz. Hast du Scheiße gebaut? Ja, das... Du hast Scheiße gebaut. Okay, können wir das bitte einfach drin besprechen? Nee, können wir nicht. So lasse ich dich nicht rein. Wieso? Ja, ist halt so. Wenn du reden willst, sehen wir uns um 9 im Fleischhaus. Hier versagt man sowieso nur auf der Couch. Was du brauchst, sind rassige Musik und tanzende Männer. Das hat immer geholfen. Mama, ich will nicht unter Leute. Schön, aber hier kommst du nicht rein. Und frag nicht, warum. Das hat seine Gründe. Warum? Kannst du nicht zu Anton gehen? Der nimmt dich bestimmt gerne unter seine Bettdecke. Ach, da liegt der Hund begraben. Also, husch, mach dich vom Acker. Wir sehen uns nachher. Wow. Das habe ich vollkommen vergessen. Was? Dass man den Schatten der Straßenbahn bei dir an der Schlafzimmerdecke sehen kann. Man vergisst so einiges, wenn man älter wird. Oma, hast du den Kurt eigentlich geliebt? Ach, Liebe, das ist so ein großes Wort. Wir haben uns gehabt. Und den Schorsch? Na, der Schorsch hatte das nötige Kleingeld. Und den Winfried? Winfried? Ach, das ist doch schon so lange her. Hast du deine Männer nicht geliebt? Ihr jungen Leute wollt immer lieben. Gegenseitige Wertschätzung, finanzielle Absicherung, das ist wichtig. Das klingt so unromantisch, Oma. Romantik ist was für 3 Monate, Anton. Verlässlichkeit. Für ein ganzes Leben. Johann, this is Pepe, my son. I call him the professor. Hi. Pepe, this is Johann. Very sweet boy from Senegal. Ja, Mama, ich wollte eigentlich alleine mit dir sprechen. Er versteht kein Wort Deutsch. Wir sind praktisch allein. Ja. Aber sieht der nicht gut aus? Und so jung, jüngerst du auf Feuer. Scheiße, Mama. Los, Schatz, schau dich um. Johann ist nicht die einzige Versuchung hier im Raum. Erinnerst du dich noch an Angelo? Oder Brett? Warum sind die hübschesten Burschen eigentlich immer schwul? Johann, sorry for our German speaking. We discuss about why the hottest boys are gay every time. Also bei Johann hier musst du keine Bedenken haben. Der ist weder hot noch gay. Los, lenk dich ab, geh naschen. Das hebt den Blutzucker. Danke, dass ich bei dir schlafen darf. Ich hab zu danken. Du hast mich vor deiner barmherzigen Mutter gerettet. Wenigstens für heute Nacht. Mama will doch nur dein Bestes. Drum. Manchmal denke ich, sie will sich für irgendwas rächen. Ich weiß aber nicht für was. Weißt du, wie entwürdigend das ist, wenn man von der eigenen Tochter wie ein Kleinkind behandelt wird? Sie ist so bevormundend. Immerzu berichtigt sie mich. Alles mache ich falsch. Ich sage am besten gar nichts mehr in ihrer Gegenwart. Du tust ihr Unrecht. Anton, ich will nicht mit deiner Mutter zusammenziehen. Aber sie liebt dich und sie handelt aus Sorge. Können wir denn nicht zusammenziehen? Mit dir ist das Leben immer schön. Ja, vielleicht, weil wir uns nicht jeden Tag sehen. Ivo, wir beide passen einfach zusammen. Johann, natürlich. Mama, was machen wir hier? Was wird denn? Willst du mich verarschen? Überraschung. Was Überraschung? Du führst mich vor die scheiß Wohnung, die Anton und ich mieten wollten. Wollten? Ja, Mama. Ich habe mich von Anton getrennt. Was? Johann, take the fingers away! Du hast was? Ja. Wir haben uns getrennt. Und jetzt tu nicht so, als ob dir das irgendwas bedeutet. Eben wolltest du noch, dass ich mit irgendwem in die Kiste springe. Jeder muss mal Dampf ablassen. Ich zeig dir jetzt mal was. Willkommen zu Hause. Du hast die Nachbarwohnung gemietet. Deswegen wollte ich dich vorhin auch nicht in meine alte Wohnung lassen. Ich war nur wegen der Schlüsselübergabe dort. Schatz, es sollte eine Überraschung sein. Und was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte in deiner Nähe sein. Du bist vor einem halben Jahr erst umgezogen. Die Dinge ändern sich nun mal. Ja, Mama, aber doch nicht ständig. Weißt du was? Wenn du nur rumnörgeln kannst, dann geh bitte in die Stube. Da steht eine Matratze hinter der Tür, aber lass uns in Ruhe. Hallo? Anton, hier Radio Rattenschwanz. Heute mit einer Sondersendung. Nur für dich. Es ist schon wieder passiert. Du kennst den Eisladen im Marchauer Weg? Den mit dem verdammt guten Bananensplit? Da hat sie uns hingelockt. Erik, Fritzi und mich. Damit wir ihr keine Szene machen. Vor all den Leuten. Hab ich aber trotzdem. Was soll ich lange um den heißen Brei herumreden? Wir ziehen weg, Anton. Schon wieder. Zum 8. Mal, glaube ich. Und nicht gleich um die Ecke. Mama hat Arbeit gefunden. Irgendwo an der Nordsee. Buxtehude. Verdammte Scheiße. Wie kann denn eine Stadt Buxtehude heißen? Das ist doch kein Name für eine richtige Stadt. Was bin ich denn dann? Ein Buxtehudaner oder ein Buxtehudenser? Scheiße. Ich will hier nicht weg. Ich will nicht weg von dir. Was wird aus Radio Rattenschwanz? Und was wird aus dir? Du kannst doch die Idiotencharts nicht alleine schreiben. Es grüßt, etwas ratlos, dein Pepe. Und hier kommt, nur für dich, dein aktuelles Lieblingslied. Hier, auf Radio Rattenschwanz. Mann, Mama. Geht nicht wenigstens ein bisschen leiser? Was hörst du denn da? Gildehorn. 1998 auf Platz 7. Was? Beim Eurovision Song Contest. Seit wann interessierst du dich denn für sowas? Seit Anton. Der liebt den ESC. Ach, mach mal ein bisschen Platz auf deiner Matratze. Ah, die Knie. Scheiße, ist das tief. Hier komme ich nie wieder hoch. Das klang gerade im Schlafzimmer aber ganz anders. Du, der Jonas ist sehr kreativ. Da muss ich mich nur gemütlich auf den Rücken legen. Mama, bitte, bitte. Hör mal zu, Herr Professor. Du liebst ihn doch. Glaubst du, ich wäre in eure Nähe gezogen, wenn ich mir da nicht sicher wäre? Ah, Johann, my cream boy, you make me so happy, but please give me 5 minutes. Weißt du eigentlich, wie einsam ich bin? Sehr witzig. Nein, im Ernst. Weißt du, was mich das alles hier kostet? Körperlich? Ich werde nächstes Jahr 60. Wie lange glaubst du, halte ich das noch durch? Und dann, wer streichelt mich, wenn mir die Titten bis zum Boden hängen? Mama, dann schaffst du dir halt wieder einen Dackel an. Ja, genau, ein Dackel. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich, mein Schatz. Tritt die Liebe nicht mit Füßen, wenn sie vor dir liegt. So, und jetzt hilf mir deiner alten Mutter auf die Beine. Lieber Herr Schauer, hier Radio Rattenschwanz mit einer Sondersendung nur für dich. Ich habe ein bisschen über Buxtehude recherchiert. Es handelt sich um die zweitgrößte Stadt des Landkreises Stade mit etwa 35.000 Einwohnern. Sie wird auch Märchenstadt genannt, denn die berühmte Geschichte von Hase und Igel spielt na wo? Richtig, in Buxtehude. Ansonsten ist die Stadt für seine historischen Hexenverbrennungen bekannt. Von Buxtehude aus bist du in 1,5 Stunden an der Nordsee oder in die andere Richtung an der Ostsee. Es ist also alles halb so wild. Dich erwartet eine aufregende Stadt, fast an der Küste. Um mich mach dir bitte keine Sorgen. Vor nicht mal 2 Jahren bist du in unsere Klasse gekommen. Ich hab die Idioten vor dir ertragen. Ich werde es auch nach dir schaffen. Sie wollen mit Ihrer gnädigen Frau Großmutter zusammenziehen? Ja. Freunde haben Sie nicht gefunden? War ja auch sehr kurzfristig. Und Sie wollen das auch? Junger Mann, was soll einer alten Frau Schöneres widerfahren, als noch einmal unter jungen Menschen zu leben? Ich will ja nicht respektlos erscheinen, aber wie lange gedenken Sie denn noch zu machen? Wie bitte? Herr Braunhardt, Oma ist topfit. Entschuldigen Sie, ich sehe das aus dem verwaltungstechnischen Blickwinkel. Ihre geschätzte Großmama ist Jahrgang 21. Was hilft mir das, wenn ich Sie, Herr Hartwigsen, in 12 Monaten alleine in der großen Wohnung hocken habe? Ich meine, so ein Umzug, das bedeutet ja auch Stress in dem Alter. Was heißt denn hier in dem Alter? Au! Hören Sie mal zu, junger Mann. Ich habe den Hindenburg überlebt. Ich habe den Hitler überlebt. Oma, es reicht es. Au! Den Kohl, den Vorbereit. Der lebt doch noch. Und 3 Ehemänner. Hätte ich doch wohl noch so einen popeligen Umzug schaffen, Sie Faschist. Morgen, Herr Professor, Zeit zum Aufstehen. Schau mal, wer dich besuchen kommt. Morgen, Piepe. Kalczek. War nicht einfach, dich zu finden. Ist das nicht schön? Er sagt, ihr habt euch ewig nicht gesehen. Ich mache euch mal ein Cappuccino. Ihr habt sicher viel zu bereden. Was willst du? Das weißt du. Du weißt auch genau, wie viel. Ich hab nichts. Oh, das tut deiner Gesundheit aber nicht gut. Okay, können wir das einfach an einem anderen Ort bereden? Und woher kennt ihr zwei Süßen euch nochmal? Du kannst dir ruhig sagen, wer ich bin. Ja, vom Studium, Mama. Oh, das ist ja wirklich schon sehr lange her. Oh, ich hab die Milch vergessen. Wenn du mich nicht auszahlst, dann breche ich dir vor den Augen deiner Mutter die Nase. Okay, halt meine Mutter da bitte raus, ja? Wir treffen uns heute Nachmittag an der Weltzeit durch. Treib das Geld auf. Versprochen. Ich geb dir 2 Stunden. 3. Eine. 2, okay, 2. Oma, sei so gut und renn mir nicht dauernd davon. Welche Etage ist es denn? Ach du Scheiße. Die 2. Okay, brich mir die Nase. Schnell, bitte. Guck mal an, wer ist denn da? Evelyn! Piepe? Ja, hallo, Anton. Jetzt? Und wer sind Sie? Das ist Herr Kalczek, unser Hausmeister. Ja, jetzt. Schön, Sie kennenzulernen. Vor all den Leuten? Was machst du denn hier? Meine Mama wohnt jetzt hier. Und jetzt mach endlich. Herr Kalczek, wollen Sie uns schon verlassen? Evelyn! Astrid, du wohnst jetzt auch hier? Wie? Du lässt mich bei Herrn Braunhardt hängen und ziehst stattdessen mit deiner Mutter in die Nachbarwohnung? Entschuldige, aber was soll ich denn bitte sagen? Du ersetzt mich innerhalb von einer Nacht durch deine Oma oder was? Und jetzt schlag endlich zu! Naja, wenn du es nicht anders willst. Und Schnuckelchen. Ich? Wenn er wieder zu sich kommt, sagst du ihm, ich komm wieder. Hm? Okay. Nicht so doll. Nicht das so doll. Muss kühlen. Und wenn was gebrochen ist? Nee, das fühlt sich anders an. Und warum hat der Hausmeister Pepe geschlagen? Das war kein Hausmeister, Oma. Also, Pepe hat Scheiße gebaut. Offensichtlich. Aber Pepe ist auch nur ein Mensch. Ja, aber ich bin auch nur ein Mensch und will nicht dauernd angelogen werden. Gut, das ist ein Wort. Pepe, dann bist du jetzt dran. Es kam in der Vergangenheit zu einigen Fehlinvestitionen. Fehlinvestitionen? Ja. Ja, es läuft eben nicht immer alles so super. Und jetzt will Kalczek 4.000 Euro bekommen. Das ist doch aber eine übersichtliche Summe. Und Mietschulden habe ich auch. Ungefähr 3.000 Euro. Also, genau weiß ich das nicht, denn ja, dafür müsste ich ja die Briefe aufmachen. Na, das können wir ja auch zusammen machen. Und dann sind da noch ein paar unbezahlte Rechnungen für Gas und Wasser. So um die, keine Ahnung, 2.000 Euro irgendwas. Und dann wären noch die eBay-Einkäufe. Was für eBay-Einkäufe? Das glaubt mir kein Schwein. Sag! 2 getrocknete Kotkugeln. Kotkugeln? Vom Dalai Lama. Das war in meiner buddhistischen Phase. Die können ja nicht teuer gewesen sein. Naja. Was noch? Ein Wrackteil der Challenger. Du machst Witze. Nee, und dann gibt's auch noch die offene Zahnarztrechnung von 2011. Das war's. Das war's? Ja. Du verheimlichst nichts mehr. Vielleicht noch ein gläserner Schneewittchensack für was weiß ich wie viel unfassbar aus dem Fenster geworfenes Geld. Nein. Sei ehrlich. Vielleicht bin ich nicht mehr so richtig krankenversichert. Oh. Seit wann? Seit der Zahnarztrechnung. Seit 7 Jahren? Junge. Ihr wolltet es ja wissen. Lieber Herr Schauer, ich muss Ihnen schreiben. Seit wenigen Wochen erst sind Sie zurück in meinem Leben, aber schon jetzt fühle ich mich wieder wie in einer Achterbahn gefangen. Jede Verabredung sagen Sie mir kurz vor dem Treffen ab. Warum spielen Sie so mit meinen Gefühlen? Lieber Kollege, verzeihen Sie die Umstände von ganzem Herzen, aber mit Verlaub, Sie versuchen, einen Steppenwolf zu zähmen, einen Nomaden zu umzäunen, einen Wind zu fangen. Wenn Sie von dieser unmöglichsten aller Aufgaben schon nicht abzubringen sind, dann empfehle ich Ihnen wenigstens eine Prise mehr Geduld. Darf ich kurz die Ereignisse zusammenfassen? Du kennst den Burschen schon seit eurer Kindheit. Ihr trefft euch dank meiner Zauberkraft nach Jahren wieder und bei deinem Glück, mein Bärchen, verliebt sich dieses Sahneschnittchen sogar in dich. Ja, sag mal bitte, wo ist denn das Problem? Ich kann ihm doch nie wieder vertrauen. Ja, ein bisschen Geheimnis tut jeder Beziehung gut. Mit dem Kerl wird er nie langweilig werden. So, und jetzt aber ab auf Sendung mit dir, Fräuleinchen. Tralitrala und Rumtata, hier Radio Neurosia mit dem Wetter für die ganze Republik. Fuck. Heute klettert das Thermometer über die 30-Grad-Grenze und beschert uns einen tropischen Frühlingsanfang, wie es ihn seit Beginn der Wetteraufzeichnung nicht gegeben hat. Anton, ich bin's. Pass auf, ich habe heute mit ein paar Inkassounternehmen telefoniert. Die meisten haben sich super gefreut, dass ich mich überhaupt melde. Genau, jedenfalls habe ich mit denen, die ich erreicht habe, realistische Konditionen ausgemacht. Ruf mich bitte so schnell wie möglich zurück, okay? Kuss mit Schuss auf die Nuss. Miau. Miau, miau. Bist du eine Katze? Miau. Und die Krankenkasse? Ich habe morgen einen Termin beim Gerichtsvollzieher. Und da gehst du auch wirklich hin? Ja, Anton. Ich kann dir nicht sagen, warum ich mich damit so schwer getan habe bisher, aber jetzt läuft alles und es fühlt sich verdammt gut an. Keine Überraschung mehr? Also, jedenfalls keine unangenehm. Wie kann ich glauben, was du sagst? Sieht so aus, als würdest du mir da einfach vertrauen müssen. Hör auf! Miau! Oma schläft 2 Zimmer weiter. Ja, mein Lieber, das wird aber jetzt immer so sein. Gewöhn dich besser dran. Sei leise, sei leise. Geht nicht. Oh. Was wartet denn hier auf mich? Nein, doch! Hallo? Fuck! Hab ich's doch gesagt! Omi, kann ich dir helfen? Ich finde die Toilette einfach nicht. Hör auf zu lachen. Die nächste Tür, Omi, die nächste. Die nächste? Wo ist denn die nächste? Geh jetzt hin und zeig's ihr. Ich bin nackt, du Arsch. Eben drum. Ah, hab's gefunden. Schön, Omi. Viel Erfolg. Danke. Oh, wir brauchen dringend ein Schloss an der Tür. Ja, ich hab mir sowieso so ein paar Dinge überlegt. Aha. Also pass auf. Ich hätte es im Schlafzimmer hier unglaublich gerne orientalisch. Weißt du, so mit hängenden, bunten Tüchern an der Decke. Die haben das Gefühl gegeben, als läge man in einem Wüstenzelt in der Sahara. Und an die Wände kommen natürlich auch welche, damit diese höchst attraktive Raufasertapete ihren Reiz verliert. Und als Krönung hängen wir ganz viele Lichterketten direkt unter die Tücher. Das wird der Wahnsinn! Mann, stell dir doch vor, die bauen da oben eine verdammt riesige, ultra krasse Raumstation. Mit allem, was man braucht. Aber hier auf der Erde ist es doch auch ganz Mann, schön. Mann, das da sind Helden, die für uns hochfliegen. Labore voll Technik. Werden sie in die Umlaufbahn pusten mit Stechmücken an Bord, um die Schwerelosigkeit in den Griff zu bekommen. Wie bekommt man mit Stechmücken die Schwerelosigkeit im Griff? Meine Damen und Herren, hier nun Musik für die großartige Nancy Curry Gregg. Eine der Flugspezialistinnen der Mission STS-88, die nun hunderte Kilometer über unseren Köpfen die nervenzerfetzenden Montagearbeiten einleitet. Meine Hochachtung, es ist einfach nur der Wahnsinn. Ihr Pepe Schauer. Und ihr Anton Hartwichsen. Frau Hartwichsen, was führt Sie zu mir? Es heißt Hartwichsen, Herr Braunert. Das CH wird weich ausgesprochen. Pardon. Sagen Sie bitte, es gab doch da diese Wohnung, die mein Sohn mieten wollte. Ja. Ja, nun ist es so, ich suche nämlich eine Wohnung für meine Mutter und mich. Sie ist nicht mehr ganz fit, müssen Sie wissen. Was Sie nicht sagen. Ja, und da dachte ich, vielleicht ist die Wohnung ja noch frei. Heißt das nein? Frau Hartwichsen, ich muss gestehen, dass mich Ihre Frage verwirrt. Wieso? Sie sind Vermieter, ich will mieten, ein ganz normaler Vorgang. Normalerweise schon, ja. Und wo ist dann das Problem? Gnädige Frau, nehmen Sie mal Platz. Ich glaube, ich muss Ihnen da dringend mal was erklären. Ich geh schon. Ich komm schon. Oh, es ist Elke. Shit. Wieso shit? Psst. Macht auf. Macht sofort auf. Ich verstehe jedes Wort. Elke, schön dich zu sehen. Ihr habt ja wohl nicht mehr alle Kerzen im Leuchter. Hinter meinem Rücken zusammenziehen und dann auch noch zu glauben, ich merk's nicht oder was? Wisst ihr, wo ich gerade war? Bei Herrn Braunert. Und wisst ihr, wie ich da dagestanden habe? Als wüsste ich nicht, was meine eigene Familie treibt. Der hat gedacht, ich habe eine Vollmeise. Mama, ich wollte es dir gestern sagen, aber es gab nicht den richtigen Zeitpunkt dafür. Du hast mich die ganze Zeit unter... Hör mir mal zu, mein Freundchen, ja. Ich kümmere mich um meine Mutter. Ich übernehme die Verantwortung. Mich hat sie in die Welt gesetzt. Und es ist meine Aufgabe, für sie da zu sein, wenn sie mich braucht. Und nicht deine! Aber ich dachte, du freust dich vielleicht. Elke, pass mal auf. Das Letzte, was Anton wollte, war es, dich zu ärgern. Sag mal, was hast denn du ja eigentlich zu suchen? Ich denke, es ist aus mit euch. Das ist der Pepe, der Freund deines Sohnes. Der wohnt hier schon immer. Mutti, ich weiß, wer Pepe ist! Schrei mich nicht an. Ich schrei dich nicht an! Entschuldigung, Mutti, das wollte ich nicht. Ist gut. Ich bin ja schon still. Das ist doch nur, weil... Ich meine, zähle ich denn gar nichts mehr für euch, dass ihr mich so außen vor lasst? Wolltet ihr euch wirklich zu dritt hier einen Bunten machen und mich allein lassen? Aber nein, Mama. Du missverstehst das, Elke. Ja, total, total. Das ist nämlich folgendermaßen. Pass mal auf, Anton und ich, ja? Wir wohnen ja in dem einen Zimmer und Evelyn in dem anderen Zimmer. Richtig, Anton? Ja, richtig. Richtig. Und dann gibt es dann nämlich noch die gemeinsame Wohnstube und ha, es ist ja eine Vierraumwohnung. Da bleibt nach Adam Riese noch genau ein Zimmer unbewohnt. Und was glaubst du, liebe Elke, wollten wir mit diesem Zimmer machen? Weiß ich nicht. Hobbyraum. Nee. Anton? Ja, was wollten wir denn gleich nochmal damit machen, Pepe? Na, Elke fragen, ob sie es haben will, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ganz genau. Was, ehrlich? Ehrlich. Stimmt das, Anton? Ja, wir wollten dich fragen, ob du mit uns zusammenziehen willst. Aber das habe ich doch gar nicht gewusst. Pepe, darf ich dich mal ganz kurz sprechen? Na klar. Bist du wahnsinnig? Jetzt komm schon, so schlimm ist deine Mutter jetzt auch wieder nicht. Du kennst sie nicht. Ja, und genau das wird sich jetzt ändern. Ich fühle mich komplett fremdbestimmt. Mit dir wollte ich hier wohnen, aber nicht mit zwei Furien, die täglich aufeinander losgehen. Und draußen in der Nachbarwohnung hockt gleich der nächste Drache. Hey, das ist meine Mutter aus dem Spiel. Ja? Wie denn, wenn die sich dauernd einmischen? Hey, das machen Muttis nur so. Eben. Trali, trala und rumtata, ihr Radio Neurosia. Für heute verabschiedet sich mit ohrenbetäubendem Schmatzer ins Öhrchen. Euer Ischgula Androgyn. So, Kleiner, was machst du nun? Pepe rausschmeißen, Mutti verprellen oder Omi ermorden? Auswandern? Jo, in Jemen soll's schön sein. Nee, nee, mein Schatz. Du gehst jetzt mit deinem hübschen Wohlstandsproblemchen Prosecco kaufen. Und dann ziehst du mit erhobenem Haupt in deine kleine Mädchen-WG. Und stehst dein Mann, klar? Die brauchen dich. Ja, und was brauch ich? Ja, etwas brauche ich. Sei doch nicht so egoistisch. Du brauchst Liebe. Wir alle brauchen Liebe. Und wenn's wie erwartet die Hölle wird, ja, dann kannst du ja immer noch ein Hörspiel draus machen. Sag mal, wann teilst du das alles eigentlich deinem Erzeuger mit? Papa Wixhäusen weiß doch noch gar nichts von seinem neuen Schwiegersohn, oder? Um Gottes Willen, und das soll auch dringend so bleiben. Der bringt mich um, wenn er hört, dass ich schwul bin. Herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge Radio Rattenschwanz. Anton, was wirst du vermissen, wenn es unsere Sendung nicht mehr gibt? Gar nichts. Hä? Wieso? Was denkst du, was das alles für Arbeit macht? Recherchieren, aufnehmen, schneiden. Ach so. Und dann immer diese schlecht gelaunten, nervtötenden Kollegen. Ich werde plötzlich so viel Zeit haben, um endlich mal Dinge zu machen, auf die ich so richtig Lust hab. Du meinst deine ganzen abgespaceden Hobbys? Ja, im Garten helfen. UFOs jagen. Hausaufgaben machen. Tunnel nach Neuseeland graben. Mit Mutti die Küche putzen und Sport machen. Feldhamster ziehen. Die sind echt fies, die Viecher, das muss ich zugeben. Nein, jetzt mal im Ernst. Es war eine wunderschöne Zeit an deiner Seite. Du wirst mir fehlen. Du mir auch. Was hast du für unsere letzte Sendung rausgesucht? Was Schönes mit ganz viel Achselhaar. Wunder geschehen. Ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen. Ich war glauben, was wir sehen. Prösterchen! Wie viel Sekt hast du denn schon geschlürft, sag mal? Noch nicht genug. Schau auf, meine Mutter ist 97. Und kann saufen wie eine russische Erntehelferin mit Mitte 20. So, ihr Süßen, ich bin bekanntlich keine Frau der großen Worte, aber auf diese WG muss ich einfach mein Glas erheben. Elke, auf eine wunderbare Nachbarschaft. Nach Prosit. Evelyn, so wie du will ich alt werden. Du bist mein großes Vorbild. Hast du das gehört, Elke? Ja, Mutti. Mein Pepe, mein Anton, mögen euch lange glückliche und aufregende Jahre beschieden sein. Ja, was meinst du denn jetzt schon wieder mit aufregend? Und Johann, der du mir mit deinem unwiderstehlichen Körper... Ja, jetzt ist aber auch hin. Schon mal gut. Ja, hoch die Tassen und zum Wohl auf uns. Prost. Zum Wohl. Prost. Prost. Ich geh schon. Sag mal, Anton, du hast doch nicht etwa deinen Vater eingeladen. Aufwachen! Ich bin die Polizei. Elke, da sind zwei Herren in Blau. Dort, mach die Musik aus, wir sind zu laut. Mach aus. Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister, wir haben die Musik schon leiser gemacht. Wir suchen einen Herrn Carsten Schauer. Befindet sich Herr Schauer derzeit in dieser Wohnung? Nee, also hier nicht. Einen Carsten haben wir hier nicht. Naja, genau genommen schon. Was? Ja, scheiße. Du heißt Carsten mit Vornamen? Ich hab's doch gewusst. Ich erkläre euch das alles später. Das war Anton und Pepe von Paul Zacher und Axel Ranisch. Pepe, wer war denn heute alles mit dabei? Na, der unglaubliche Tim Oliver Schulz und der wahnsinnige Daniel Zillmann, die umwerfende Steffi Kühner, die unwiderstehliche Gabriela Maria Schmeide, die großartige Barbara Nüsse, der Thorsten Kracher Merten, Bernd, die Stimme Bossmann und der furchteinflößende Heiko Pinkowski. Außerdem Laszlo Carisius, Lilith Gebauer und Benjamin Utzerath. Für die Besetzung war der Marc Zippel verantwortlich. Aber im Urlaub hat ihn Dagmar Tietz vertreten. Den Ton machten und die Mischung mischten Corinna Gartmann und Nicole Graul. Aber Johannes Wager hat auch mitgemischt. Felix Lehmann assistierte den Regisseuren dieser Radiosendung. Und last but not least, the one and only Dramaturg, Michael Becker. Wir haben keinen vergessen? Unsere Wenigkeit vielleicht. Genau, Bendix Hansen als Pepe Schauer. Und Felix Lengenfelder als Anton Hartwigsen. Liebe Hörer, schickt uns eure Kommentare, Anregungen, Wünsche, bessere Witze, alles was euch einfällt. Was soll in der nächsten Folge passieren? Teilt uns eure Ideen mit. Das wäre der Wahnsinn. Herr Schauer, es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Herr Hartwigsen, die Ehre ist auf meiner Seite. Und jetzt die Nachrichten. Vielleicht ja was mit einer Raumstation. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2018. Mit einem Update von 2021. Und wer nicht genug von uns kriegen kann, ich sag nur NDR Hörspielbox oder ARD Audiothek. Alle 5 Folgen der ersten Staffel sind jetzt schon online zu hören. Sag mal, Paul. Ja, Axel? Was machen wir denn jetzt mit diesem Nena-Song, der da die ganze Zeit im Hintergrund lief? So ein verdammter Mist. Konnte ja 2018, als wir die Pilotfolge produziert haben, noch keiner ahnen, dass ausgerechnet Nena so hart in die Corona-Leugner-Szene abdriftet. Aber wir können den Song ja nicht einfach rausschneiden. Wir lassen uns doch von der nicht das eigene Hörspiel verstummeln. Naja, vielleicht könnten wir uns am Ende des Hörspiels als Autoren zu Wort melden und von ihrem Querdenker-Gedöns distanzieren. Super Idee. Hm? Dann könnte ich auch gleich mal mit Nachdruck ins Mikro sagen, dass ich mir das schöne Wort queer nicht von diesen Querdenkern beschmutzen lasse. So weit kommt's noch. Also distanzieren wir uns jetzt? Hiermit geschehen. Größtmöglich distanziert. Sehr gut. Während unserer diesjährigen Produktion der Folgen 2 bis 5 wurde übrigens fleißig getestet. Wir haben im NDR-Studio immer die Sicherheitsabstände eingehalten, Masken getragen und aufeinander nachgegeben. Das hat nämlich auch mit gegenseitigem Respekt zu tun. Und? Sind wir krank geworden? Nope. Na, siehste. Bleibt alle gesund. Und viel Spaß mit unseren 4 neuen Folgen. Das wird der Wahnsinn.